Es gibt aber noch ein anderes dabei zu beachten. Es ist ein Geheimnis, ich kann es nicht begründen. Doch wenn ich davon rede, kommt mir eine unmittelbare Zustimmung entgegen. Denn jeder erfährt, dass er auch etwas Einzigartiges hat, das nicht von seinen Eltern abgeleitet werden kann. Auch dem müssen wir zustimmen. Das kann etwas Leichtes sein oder etwas Schweres. Etwas Gutes oder auch etwas Böses. Wir können uns das nicht aussuchen. Doch was immer einer macht oder unterlässt, wofür er ist oder wogegen, er ist in den Dienst genommen, ob er will oder nicht. Wir erleben das wie eine Aufgabe oder wie eine Berufung, die nicht auf unserem Verdienst beruht, auch nicht auf unserer Schuld. Zum Beispiel, wenn es etwas Schweres ist oder etwas Grausames vielleicht. Wir sind in den Dienst genommen, so oder so.